Als Katharina Iwanowna so lustig geworden war, kam sie auf verschiedene Dinge zu sprechen und erzählte plötzlich, wie sie mit Hilfe der in Aussicht gestellten Pension unbedingt in ihrer Heimatstadt ein Pensionat für adlige junge Mädchen eröffnen werde. Katharina Iwanowna hatte dies Raskolnikow noch nicht selbst mitgeteilt und sie erging sich in sehr ausführlichen und verlockenden Einzelheiten. Auf rätselhafte Weise tauchte plötzlich in ihren Händen dasselbe Ehrendiplom auf, von dem der verstorbene Marmeladow schon in der Schenke Raskolnikow erzählt und dabei erwähnt hatte, dass Katharina Iwanowna, seine Gattin, bei der Abschlussfeier im Pensionat mit einem Schal vor dem Gouverneur und anderen hohen Persönlichkeiten getanzt habe. Dieses Ehrendiplom musste offenbar Katharina Iwanowna jetzt als Zeugnis dienen, dass sie auch ein Recht dazu habe, ein Pensionat zu gründen. Es war hauptsächlich mit der Absicht hervorgeholt und in der Nähe aufbewahrt worden, um endgültig den beiden aufgedonnerten Krähen, falls sie zu dem Totenmahl erschienen wären, den Hochmut zu nehmen und um ihnen schwarz auf weiß zu beweisen, dass Katharina Iwanowna aus einem sehr feinen Hause stamme. Man kann sogar sagen, aus einem aristokratischen Hause und als Tochter eines Obersten sicherlich vornehmer sei als manche dieser Abenteuerinnen, die hier in letzter Zeit so überhand nahmen. Das Ehrendiplom ging sofort von Hand zu Hand unter den betrunkenen Gästen, was Katharina Iwanowna nicht zu verhindern suchte, offenbar weil darin tatsächlich vermerkt war, dass sie die Tochter eines Hofrats und Adligen sei, folglich in der Tat so hochstehend wie die Tochter eines Obersten. Katharina Iwanowna begann, einmal in Hitze geraten, sich unverzüglich über alle Einzelheiten des künftigen, schönen und ruhigen Lebens in ihrer Heimatstadt zu verbreiten, über die Gymnasiallehrer, die sie auffordern würde, in ihrem Institut zu unterrichten, über einen ehrenwerten alten Herrn, einen Franzosen, Mongot, der Katharina Iwanowna noch im Institut in der französischen Sprache unterrichtet hatte und der jetzt dort sein Leben beschloss und sicher für einen angemessenen Preis zu ihr kommen werde. Endlich kam sie auch auf Sonja zu sprechen, die zugleich mit Katharina Iwanowna dorthin reisen und ihr in allem behilflich sein sollte. Doch da prustete jemand am anderen Ende des Tisches vor Lachen. Katharina Iwanowna gab sich zwar sofort den Anschein, als beachte sie das Lachen am anderen Ende des Tisches aus Geringschätzung überhaupt nicht, erhob aber absichtlich die Stimme und begann sogleich mit Begeisterung über die unzweifelhaften Vorzüge von Sofia Semjonowna als ihrer Stütze zu reden, über ihre Sanftmut, Geduld, Selbstaufopferung, edlen Sinn und ihre Bildung. Wobei sie Sonja die Wange tätschelte, aufstand und sie ein paar Mal innig küsste.